Christian. Bitte schön. Guten Tag, mein Name ist Senol Aydın. Ich bin auf dieser Station als Assistent Anästhetik und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder etwas fragen möchten, geben Sie mir bitte Bescheid. Ja, ich sage jetzt schon mal, es geht mir ein bisschen schnell. Sprechen Sie bitte ein bisschen langsamer. Okay. Ja? Okay. Ja, gut. Jetzt frage ich ganz kurz zu Ihrer Person. Nach ja. höre ich Ihren Beschwerden so. Okay? Ja, alles klar. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Marie-Louise Reinheimer. Frau Reinheimer. Marie-Louise ist ein Doppelname. Okay. Bitte könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja. M-A-R-I-E. Okay. Und dann Bindestrich. Und dann Louise. L-U-I-S-E. S-E. Okay. Und Louise. Marie-Louise ist der Vorname. Und der Familienname ist Reinheimer. Mit R-E-I-N. I-E-N. Okay. H-E-I-M-E-R. M-E-R. Reinheimer. Reinheimer. Ja. Okay. Okay, Frau Reinheimer. Wie alt sind Sie? Ich bin 48 Jahre alt. 58? Mhm. Wann sind Sie genau geboren? Am 19.10.73. 19.10.73. Okay. 73. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,78 Meter. 78. Und wie schwer sind Sie? 83 Kilo. 83 Kilogramm. Mhm. Okay, gut, Frau Reinheimer. Was für Beschwerden haben Sie? Was kann ich für Sie tun? Oh, ich habe solche unglaublichen, krampfartigen Oberbauchschmerzen. Und zwar so eigentlich mehr auf der rechten Seite und das strahlt bis in die rechte Schulter hoch und auch in den Rücken rein. Auch Rücken? Mhm. Okay. Dein rechten Rücken oder beide? Ja, auf der rechten Seite so. Mhm. Okay. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Also, dass ich solche Schmerzen habe, das habe ich seit gestern Abend. Seit gestern Abend. Mhm. Haben Sie vielleicht schon mal... Da hat es plötzlich angefangen. Nach dem Abendessen hat es plötzlich angefangen. Okay. Haben Sie vielleicht schon eine Beschwerde? Ja, also ich habe in letzter Zeit schon so fettiges Essen nicht gut vertragen. Also wenn ich also Kuchen mit Sahne gegessen habe, da habe ich schon gemerkt, war es mal nicht so gut. Aber gestern Abend habe ich eben Bratkartoffeln gegessen und jetzt habe ich also diese unglaublichen Schmerzen, das ist ganz unangenehm. Hm. Okay. Das heißt, haben die Schmerzen nach dem Essen aufgetreten? Die sind genau nach dem Essen hat es angefangen, ja. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Oh, also da würde ich wirklich sagen, wenn das so richtig losgeht, dann sind die bestimmt bei 8. 8? Mhm. Okay. Haben Sie etwas gegen Schmerzen eingenommen? Schmerzmittel oder etwas anderes? Nein, ich habe jetzt noch nichts eingenommen, weil es ja so plötzlich gekommen ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich komme lieber hier gleich zu Ihnen. Okay. Haben Sie noch andere Veränderungen bemerkt, zum Beispiel Gelbsucht oder andere? Ja, mein Mann hat gesagt, meine Augen würden so gelb aussehen. Das hat er irgendwie vor 2 Tagen mir gesagt. Da habe ich gedacht, ach, du spinnst, du hast dich verguckt, das falsche Licht oder so. Ne? Und mir ist halt total schlecht und ich konnte jetzt also heute noch nichts wieder essen. Und Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Temperatur. Temperatur. Haben Sie das über te die Temperatur gemessen? Ja, bin so um 38 Grad mit der Temperatur. 38 Grad. Und ich Okay. habe mich tatsächlich auch seit gestern Abend dann schon dreimal übergeben. Und ja, da ist das ganze Essen wieder rausgekommen. Und das sah so aus, als ob da auch so ein bisschen Blut mit dabei wäre. Blut mit der im Ebre. Im Okay. Erbrochenen. Haben Sie noch andere Beschwerden? Beispiel ist Ihnen schwindelig oder Nachtschweiß haben Sie oder Steifrost? Nee, das ist mir eigentlich nicht. Nee, so schlimm ist das Fieber ja nicht. Ich fühle mich nur total schlecht und übel und eben diese Schmerzen, ne? Okay, Frau Reinheimer, sind Ihre Schmerzen mit dem Atmen verbunden? Einatmen oder beim Ausatmen? Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Das muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, so hat mit dem Atmen nichts zu tun. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Ja, was mir aufgefallen ist, wenn ich auf die Toilette gehe, beim Wasser lassen, dass der Wasser. Urin irgendwie dunkler aussieht als sonst. Dunkle. Wann haben Sie das bemerkt? Ja, Seit das ist gestern oder? mir seit wenigen Tagen ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich habe gedacht, was weiß ich, vielleicht was anderes gegessen oder so. Aber jetzt, ne, ist mir das in dem Zusammenhang, ist das schon auffällig. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder etwas, haben Sie etwas Veränderungen beim Stuhl bemerkt? Nee, da ist mir nichts aufgefallen. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder zu genommen? Nein. Nein, okay. Schlafen Sie gut? Ja, normalerweise eigentlich schon. Aber jetzt natürlich, heute Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Okay. Frau Reinheimer, haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit, Herzkrankheit, Na, ich habe ein Erbkrankheit? bisschen hohen Blutdruck. Dann nehme ich aber Belok-Zok dagegen ein. Und was ich tatsächlich habe, das ist ein grüner Star. Und zwar in Grüne beiden Star. Augen. Okay. Seit wann haben Sie arterielle Hypertonie? Den Blutdruck habe ich schon seit 6, 7 Jahren. 7. Okay. Kennen Sie die Dosis von Belokzok? 50, Ja, 100 Milligramm. das ist Belok-Zok 95. 90. Sekunde. Eine nehme ich da morgens. Morgens. Okay. Und Sie haben schon gesagt, dass Sie grüne Star haben. Und haben Sie noch andere Krankheiten? Das sind eigentlich die entscheidenden Sachen. Ich hatte einen Arbeitsunfall, hatte ich mir das Handgelenk gebrochen. Das ist mit Platten und Schrauben versorgt worden. Das ist nicht so richtig gut verheilt. Da habe ich manchmal noch Beschwerden. Aber sonst ist alles gut. Nehmen Sie etwas dagegen ein? Schmerzmittel zum Beispiel? Nein, muss ja arbeiten, das kann ich mir nicht erlauben. Was ich noch regelmäßig machen muss, ich muss halt die Augen regelmäßig tropfen. Ne? Augentropfen. Okay. Ja. Kennen Sie den Namen von Ja, Tropfen? das heißt Timohexal. Timo Hexal. Da muss ich abends und morgens in beide Augen tropfen. Okay. Gibt es noch andere Krankheiten? Nö, das ist eigentlich alles. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, als Kind habe ich eine Blinddarm-OP gehabt, ne? Und dann natürlich diese Hand-OP, von der ich erzählt habe. Und an Handgelenk OP hatten Sie. Bitte? An dem Handgelenk Am Handgelenk die OP. Operation, genau. Wann hatten Sie diese Operation? Seit Das vor ist zehn, so lange her, das ist so 12 Jahre her. 12 Jahren, okay. Vor 12 Jahren. Warum haben Sie an Dünndarm operiert? Als Kind, da war ich 7 oder 8 Jahre alt, ja. Sie Das ist schon wissen lange. nicht die Ursache. Genau, wann das war, ich weiß nur, dass ich klein war. Okay. Gibt es noch andere Operationen? Nee. Frau Reinheimer, Nein. okay. Sind Sie in letzter Zeit im Krankenhaus gewesen? Nein. Nein, okay. Sind Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen oder eine lange Nein, Reise gar nicht. gemacht? Nein, nein. Wissen Sie, wir haben Landwirtschaft, da kann man sich nicht viel erlauben. Okay. Sie haben schon gesagt, dass Sie Belluxuk und Augentropfen und manchmal Schmerzmittel einnehmen. Benutzen Sie noch andere Medikamente Nee, oder? sonst nichts. Entschuldigung, Frau Ranheimer, nehmen Sie Schmerzmittel ein oder nicht? Ja, eigentlich eher selten. Also ich nehme meine Aspirin, wenn es zu doll wird, ja, aber Sehr selten. normalerweise nehme ich nichts. Okay, verstanden. Gut. Haben Sie eine Allergie gegen bestimmte Medikamente oder Lebensmittel? Ja, und zwar ziemlich viele. Ich habe einmal eine Jodallergie. Jodallergie. Dann habe ich tatsächlich was Blödes bei meinem Beruf. Ich habe Heuschnupfen und ich habe eine Allergie gegen Birkenpollen und Haselnüsse. Birkenpollen und Haselnüsse. Wie äußern sich Ihre Allergien gegen Birkenpollen Ja, und also die Haselnüsse? Heuschnupfen und diese Pollenallergie, da kriege ich halt Schnupfen und tränende Augen und die Augen werden rot. Und bei den anderen Sachen, da kriege ich zum Teil so Hautquaddeln, ne? So rote Quaddeln. Ne? Okay. Und tatsächlich darf ich auch kein Penicillin und kein Tetracyclin einnehmen. Penicillin. Da gibt es auch Allergien. Und wie äußern sich Ihre Penicillin-Tetracyclin-Allergie? Oder wann Ja, das ist mit würden diese Exanthin, Allergie? ne? Und ja, mit Exanthin. Exanthin. Okay. Haben Sie noch andere Allergie oder Unverträglichkeiten? Ne, also das ganze Programm reicht mir völlig. Das sind ja doch viele Allergien, die ich habe. Okay. Rauchen Sie, Frau Reinheimer? Nein, ich rauche nicht. Nein. Früher haben Sie geraucht, oder? Nee. Nee, okay, gut. Trinken Sie Alkohol? Also 2 bis 3 Gläser Wein trinken wir schon so am Abend, ja. Sie trinken Wein am Abend. Ein Ja. oder zwei Gläser? Nur ein? Zwei Vielleicht oder drei auch mal, ja, je zwei oder nachdem. drei? Okay. Nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage, Frau Reinheimer. Konsumieren Sie Drogen oder haben Sie Nein. Erfahrung dabei? Nein, Nein, nein, um Gottes nein. Willen, nein. Okay, sehr gut. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen in der Familie? Bei der Mutter, beim Vater. Ja, also mein Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben und meine Mutter, die ist jetzt in der Pflegeeinrichtung, die hat einen Alzheimer. Ach, das ist auch sehr anstrengend. Und mein Bruder, naja, gut. Der hat eine Leberzirrhose. Leberzirrhose. Okay. In welchem Alter ist Ihr Vater gestorben? Ah, der war Anfang 70. 70. Okay. Hat Mutter auch andere Krankheit, oder? Nö. Alzheimer. Nein, nein. Das, was auffällig ist, ist halt ihre Demenz, ne? Mhm. Okay. Haben Sie Kinder, Frau Reimer? Ja, ich habe zwei Kinder, die gehen noch zur Schule. Mhm. Sind Sie gesund? Die sind gesund, ja. Gesund, okay, gut. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Okay. Leben Sie mit Ihrem Mann, oder? Ja, mit der ganzen Familie, ja. Okay, sehr gut. Was machen Sie beruflich? Ja, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ich bin also Landwirtin. Landwirtschaftsehe? Nee, ich bin Landwirt, das ist mein Beruf. Ja. Und wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ne? Okay, verstanden. Haben Sie Stress bei der Arbeit, oder? Ja, da hat man immer Stress, ja, klar, weil die Arbeit nie aufhört, weil wir nie Wochenende haben, ne, weil wir nicht in Urlaub fahren können und weil nicht genug Geld reinkommt. Ne? Das ist schon das Problem in der Landwirtschaft. Okay, verstanden. Frau Reinheimer, ist Ihre Monatsblutung regelmäßig oder haben Sie Probleme? Ich habe schon lange keine Periode mehr. Ich bin sehr früh in die Wechseljahre gekommen und hatte jetzt mit 45 die letzte Periode. Okay. Ich habe alles gefragt, was ich brauche, Frau Reinheimer. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder etwas fragen? Ja, ich will natürlich wissen, wo das jetzt herkommt und was man dagegen tun kann. Ne? Zuerst muss ich einige Untersuchungen durchführen. Körperliche Untersuchung und einige Laboruntersuchung. Und dafür nehme ich Ihnen das Blut ab. Mhm. Und dann irgendwelche apparative Diagnostik muss durchgeführt werden. Dann können wir darüber sprechen. Okay. Okay? Mhm. Ja, gut. Mhm. Okay, sehr gut. Ja, gibt es noch Fragen von den Kolleginnen und Kollegen? Nee. Also von mir aus war das eigentlich auch komplett. Mögen Sie gleich ins Arztgespräch einsteigen oder wollen Sie erst noch ein bisschen gucken? Ich habe ganz kurze Zeit für Vorbereitung. Ja, okay. Dann schicke ich mir noch mal Tee ein. Okay. Also ich möchte eine Frage stellen. Gerne. Sie haben Podagra gesagt, ne? Vorhin, ja. Das heißt, reiche Krankheiten, wir nennen in der Türkei so etwas, ja. Reichen Krankheiten. Ja, das war tatsächlich hier in früheren Zeiten auch die Krankheit der reichen Leute. Die waren erstens fett und die haben viel Fleisch gegessen. Ja, und deswegen haben die eben diese Harnsäureansammlung und diese Ansammlung von Purinen gehabt in der Nahrung. Und das hat bei den Leuten eben die Gicht ausgelöst. Genau. Es ist sicherlich keine Krankheit, die man in Hungergebieten in Afrika findet, glaube ich zumindest nicht. Ne? Reisenkrankheit ist gut wahrscheinlich. Reisenkrankheiten. Also, ich habe das doch richtig verstanden. Das ist eine nicht, Krankheit, nicht. Eine Krankheit der reichen Leute ist, ne? Ja. Oder? Gicht Deutsche und gut in der Türkei umgangssprachliche Reichskrankheit. Ja, eine Krankheit der reichen Leute, genau, ja. Weil die zu viel gegessen haben. Ja. Ne? Ja. Ja, Herr Gündes meint, dass diese Krankheitsname ist Gicht. Gut. Der andere Name, Podagra vielleicht, ja? Nein, Podagra heißt nur der Anfall, der sich auf das Großzehengrundgelenk bezieht. Ja. Ne? Also Gicht ist die Krankheit, die man allgemein hat. Ja, jemand hat die Neigung zu diesen Gichtanfällen und es manifestiert sich eben besonders gerne in diesem Großzehengrundgelenk. Und diese Attacke speziell nennen wir Podagra. Ja? Ja. Okay. Ja, aber Krankheit heißt Gedicht, ne? Gicht heißt die, ja. Gicht. Ja, ja, genau. Okay. Wahrscheinlich hat die auch noch einen lateinischen Namen. Ja, genau. Das habe ich neu ernannt. Also gut Arthritis, Großarthritis heißt Podagra, ja. Guck mal eben schnell. Arthritis Urica. Arthritis Urica, genau. Ja. Genau. Gesicht. Kann man mit Gicht erklären, ach Gott. Aber genau, das stimmt. Arthritis Urica, so heißt es. Die Kristalle der Harnsäure setzen sich in den Gelenken ab. So, Deutsche Raumaliga. Ah ja, da steht Arthritis Urica, genau. Ja, sehr gut. Vielen Dank für den Tipp. Können wir? Ja, ich bin bereit. Ich kann anfangen. Alles klar. Ich fange an. Ja. Guten Tag, Frau Oberärztin. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ja, natürlich. Ich habe eine neue Patientin. Okay. Frau Marie-Luise Reinheimer ist 58-jährige Patientin. 58? 58, ja. Ich habe 48. 40. Mhm. 48, aber sie ist in den Wechsel. Richtig? Bitte? Sie ist in den Wechseljahren. Ja, hat sie gesagt, genau. Mhm. Okay. Frau Marie-Luise Reinheimer ist 48-jährige Patientin, die sich bei uns seit gestern bestehende Schmerzen im rechten Oberbauch mit Ausstrahlung die rechte Schulter und Rücken vorgestellt hat. Mhm. Die Patientin beschreibt die Schmerzen krampfartig und bewertet auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 8. Und laut der Patientin sind die Schmerzen nach dem fettiges Essen aufgetreten. Die Schmerzen haben plötzlich begonnen. Des Weiteren sind der Patienten folgende Begleitsymptome sind aufgefallen. Ikterus, Fieber 38 Grad, dreimaliges Emesis und Dunkelgrün seit einigen Tagen. Mhm. Und an Vorerkrankungen gab die Patienten an folgenden zu leiden. Arterielle Hypertonie seit 7 Jahren. Behandelt mit Belokzok Tablette 90 Milligramm morgens und abends. Glaukom behandelt mit Augentropfen zweimal täglich. Und Handgelenkschmerzen in Folge eines Arbeitsunfalls. Und die Patientin nimmt manchmal Schmerzmittel, Acetylsalicylsäure ein. Und bei der Patientin eine Dünndarm-OP in der Kindheit bekannt. Aber Ursache ist nicht klar. Die Patientin hat Allergie gegen Jod, Birkenpollen und Haselnuss, die sich mit Rhinokonjunktivitis und Pruritus an der Haut äußern. Und auch bei der Patientin Penicillin und Tetracyclin Allergien bekannt, die zur Exanthem führt. Die Patientin ist nicht Raucherin, aber trinkt zwei, drei Gläser Wein am Abend und Drogenkonsum auch wurden verneint. In der Familienanamnese fanden sich arterielle Demenz bei der Mutter. Und Vater ist im Alter von 70 an Myokardinfarkt gestorben. Und Bruder leidet an Leber-Zirrhose. Die Patientin ist verheiratet, hat zwei Kinder, die gesund sind. Und sie ist Landwirt von Beruf und beschreibt die Arbeit als stressig. Und die Patientin ist schon in den Wechseljahren. Genau. Gut. Und was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose ist Cholangitis. Okay. Was haben Sie als Differentialdiagnose? Ja, als Differentialdiagnose kommen Cholecystitis und Pankreatitis und Pyelonephritis in Betracht. Und was noch? Was noch? Hepatitis kann sein. Und basale Pneumonie vielleicht kann sein. Ah ja, okay. Ja, hier war noch was anderes genannt. Bei der Cholangitis, was wäre denn da die Ursache? Okay. Cholangiolithiasis, Cholecystolithiasis und das war's, genau. Ne, Cholangitis, das wollen wir, da gehen wir rauf. Ne? Gut, okay. Was machen Sie für Untersuchungen? Bei der Untersuchung würde ich zuerst Vitalparametern messen und dann körperliche Untersuchung durchführen. Worauf achten Sie da besonders? Besonders achte ich auf Druckschmerz auf rechten Oberbauch. Was machen Sie operativ? Operativ natürlich würde ich Abdomensonographie durchführen. Genau. Und Röntgen-Thorax würde ich auch veranlassen. Noch bitte was? Röntgen-Thorax würde ich auch. Gut, was wollen Sie im Labor wissen? Labor, kleines Blutbild und Entzündungsparameter und Leberparameter. Ja, genau. Und Nierenparameter, Kreatinin, Harnsäure. Und bei den Leberwerten, was interessiert Sie da besonders? Gamma-Glutamyltransferase. AST, ALT und Bilirubin. Bilirubin. Hat schon Icterus. Gut. Ja, wunderbar. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Wollen Sie die Patientin stationär aufnehmen? Ja, weil sie Fieber hat, würde ich stationär aufnehmen. Okay, gut. Ja, dann bin ich gespannt, was Sie mir nach der Untersuchung von der Patientin erzählen. wie es ihr geht und was sie tatsächlich rausgefunden haben. Gut. Ich habe eigentlich fast keine Ergänzung. Hat jemand von den Kollegen noch was zu ergänzen dazu? Also, eine Sache ist mir nur aufgefallen. B-Log 95 gibt es nur, B-Log 90 gibt es, glaube ich, gar nicht. Und sie hat gesagt, 100 nimmt sie und 101 macht sie bei den Augentropfen. Sie nimmt nur einen Beloxok. Ne? Beloxok ist auch zweimal täglich, oder? Einmal. Sie haben aber der Ärztin zweimal gesagt. Ne? Das war das Einzige, was mir da aufgefallen ist. Und also tatsächlich sollte das ein Stein sein, ja? Also, wobei sie waren ja wirklich direkt dran mit der Cholangitis und dann haben sie ja als Differentialdiagnose gesagt, die Untersuchungen wären ja genau in die Richtung gegangen. Das ist also perfekt. Und ja, ich bin jetzt in den Fragen zu diesem Fall bin ich auf eine Sache eigentlich nur gestoßen. Es gibt so eine 4F- beziehungsweise 6F-Regelung für Gallenkrankheiten. Kennen Sie das? Ja, ich wusste. Vielleicht kann ich zählen. Wir gucken mal, was wir so hinkriegen, ja? Frauen. Ja, Female, genau. Ja, Female, furchtbar. Was war das? Furchtbar. Furchtbar? Ja. Fruchtbar. Fruchtbar. Da furchtbar. Okay, Entschuldigung. Ja, genau. Übergewicht. Ja, Fett. Hm. Ja. Dann. Und noch etwas. Fair, blond. Fair, blond. Ja. Und dann habe ich tatsächlich noch neu gelernt jetzt. Über 40, 40. Ja. Und familiäre Disposition. Ja, es gilt also, ich kannte tatsächlich immer nur 4F, jetzt gibt es 6F. Also über 40 und familiäre Disposition ist auch noch, es klappt alles nur mit Englisch. Female, fertile, fat, fair, 40 und family. Ja, alles klar. Gut. Also sprachlich würde ich sagen, war das eine sehr perfekte Anamnese und auch eine sehr perfekte Darstellung. Wann machen Sie Prüfung? Am 26. Februar. Da ist ja noch ein bisschen hin, ja. Aber Sie könnten morgen zur Prüfung gehen, wäre echt kein Ding. Ja? Also, am Anfang habe ich gedacht, der redet unheimlich schnell. Aber dann habe ich gemerkt, dass sie wirklich sehr, sehr gut formulieren. Und Dankeschön. Nee, das ist sehr gut gelaufen, würde ich sagen. Ne? Können Sie entspannt entgegengucken. Ja, danke. Aber es fällt mir schwer, gleichzeitig zu notizieren. So war mir etwas falsch geschrieben. Ja, das denke ich mir, weil man sich einfach in der fremden Sprache viel mehr konzentrieren muss auf das, was man hört. Und so ein Patient redet ja auch weiter, ne, während man versucht, was zu schreiben. Ich meine, klar, sie gehen ja sehr strukturiert immer vor nach den Fragen, aber die Leute reden ja dazwischen und bringen ja die Sachen nicht immer in dem Zusammenhang, wo sie fragen, ne? Die Frau hat ja jetzt auch irgendwelche Symptome vorher schon geschildert, bevor sie überhaupt danach gefragt haben. Ne? Und das ist immer das Problem, dass man das dann sortieren muss, dass man es richtig aufschreibt. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass man nachher nicht nochmal fragt, nach dem Motto, habe ich ihm doch gerade schon gesagt. Ne? Aber ich finde, es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Und Sie können, glaube ich, wirklich sehr zufrieden sein. Ne? Vielen Dank. Wünsche Ihnen guten Erfolg bei der Prüfung.